Auf dem Bauplatz der Rümmingstraße, auf dem das Malima-Tempo geschaffen wird, werden die Propaganda und Agitation aktiv entfaltet. Allein im März ermutigten die Mitglieder der künstlerischen Propagandagruppen und der mobilen künstlerischen Agitationsgruppen viele Einheiten, wie der zentralen Ensembles, der Massenorganisationen, Universitäten und Hochschulen, durch die energische wirtschaftliche Agitation auf dem Bauplatz, die Erbauer, aktiv zum Generalangriff für die Vollendung der Bauarbeit.